8.18 Uhr. Anke Lewicke ist im Studio und das bedeutet, es gibt Neues im Kino. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben zwei Filme ausgesucht, beide aus Nordamerika. Schauen wir zuerst mal auf Mami von Xavier Dolan, einem franco-kanadischen Regisseur, ein noch ziemlich junger Regisseur, 25 Jahre. Allerdings hat er in dieser Zeit es schon geschafft, 5 Filme zu drehen. Ich habe meine Mutter getötet, hieß sein Debüt. Jetzt schlicht und ergreifend Mami. Ich fürchte, da müssen wir erstmal auf die Couch. An was arbeitet sich dieser Regisseur ab? Ja, wenn man seine 5 Filme sieht, könnte man schon von ödipalen Exzessen sprechen. Und die Beseitigung des Vaters hat aber eigentlich schon immer das Drehbuch erledigt. Also entweder ist es ein Scheidungssohn oder der Vater ist gestorben und so weiter. Und dann sind da eben Mutter und Sohn in den Filmen und müssen mit ihrer Beziehung klarkommen. Und das ist immer eine emotional sehr aufgeladene Beziehung und das hängt sicher auch mit seiner eigenen Autobiografie zusammen. In seinem ersten Film, den er mit zarten 17 Jahren gedreht hat, spielt er ja auch selbst die Hauptrolle des Sohnes und entdeckt sein Coming Out, arbeitet sich eben auch an seiner Mutter ab. Und jetzt könnten Sie sagen, oh, Coming Out haben wir schon alles schon mal gehört. Aber hier ist es wirklich so, dass die Gefühle eben auch die Kamera also kontrollieren, dass wenn Hass ist, dann wird die Mutter mit Reisschwenks bombardiert. Und so ähnlich emotional aufgeladen ist jetzt auch sein neuer Film, den er aber auch als mütterliche Rache verstanden wissen möchte, weil jetzt ist es eben die Perspektive der Mutter und die Mutter ist eben überfordert, weil ihr Sohn an ADHS leidet und man muss sich diese Krankheit so ein bisschen vorstellen wie eine Lupe, die das ohnehin gestörte Verhältnis von Mutter und Sohn nochmal vergrößert und man könnte auch sagen, dass ist eigentlich dieses gestörte Verhältnis bei Dolan schon ein Gesetz wie in einer griechischen Tragödie. Und da ist es ja auch so, dass die Darsteller immer ihrem Schicksal entfliehen wollen. Und genau das versuchen Mutter und Sohn eigentlich auch hier in diesem Film, bis das Schicksal sie wieder einholt. Das klingt nach einem spannenden Cliffhanger. Ich merke so ein bisschen an Ihren Worten, einerseits eine Begeisterung, aber das, was Sie darstellen, klingt schon ja, etwas zäh, etwas hart. Nein, überhaupt nicht. Also dieser Film, der neue ist 2 Stunden lang und er ist einfach so, der Sohn lässt sich nicht kontrollieren und der Film lässt sich auch nicht kontrollieren. Der hat eine ganz eigene Dramaturgie. Also da gibt es dann eben immer wieder Szenen, die sind wie Videoclips und dann wird der Song eben auch ausgespielt. Der Junge kann auch was ganz Mitreißendes haben und dann gibt es noch so die Nachbarin, das ist auch eine ganz eingeschüchterte Person und die fühlt sich von diesen beiden eigentlich auch so ein bisschen hingezogen, weil jeder so sein kann, wie er will, eben auch von der Kamera. Und da muss man sich vorstellen, dass diese drei Menschen ihre Einsamkeit bündeln und wie so eine Trutzburg um sich bauen, um dann innerhalb dieser Trutzburg einfach so sein zu können, wie sie wollen. Und der Film geht da einfach mit und dann hat er eben noch so ein interessantes Format 1:1. Das heißt, es ist alles quadratisch, dadurch werden die Gesichter auch so groß und man könnte auch deshalb von einer großen Oper in einer Gummizelle sprechen. Machen das die Verleiher heute mit, so ein Format 1:1? Ja, das ist ganz interessant. Einmal öffnet es sich auch. Auch deshalb lohnt es sich schon, in den Film zu gehen. Nordamerika, der zweite Film, über den wir sprechen, der kommt aus den USA, Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis. Von Dan Gilroy. Das ist ein merkwürdiger Titel, Nightcrawler. Wo nimmt uns die Nacht mit hin? Was bewegt sich? Wie bewegt er sich durch die Nacht? Und wer das tut? Also wer das tut, ist du. Der wird von Jake Gyllenhaal gespielt. Und Los Angeles ist ja vom Kino auch ein mythisch aufgeladener Ort. Wir kennen ja auch die Lichterketten und so. Und dieser Film spielt auch fast ausschließlich in der Nacht. Aber es ist so die Schattenseiten eben von Los Angeles, auch von Hollywood. Und dieser Lou ist ein Loser, der kriegt keinen Job und klaut immer Sachen auf der Baustelle, die er dann vertickt. Und eines Nachts kriegt er mit, wie jemand einen Unfall filmt und dann diese Bilder verkauft. Und da denkt er, das ist es. Er kauft sich auch eine Kamera, Polizeifunk hört er ab, dann fährt er zu Unfällen. Und er kriegt eben mit, je blutiger und brutaler, desto besser kann er es verkaufen, desto höher auch die Einschaltquoten. Und deshalb fängt er eben irgendwann auch die Unfälle an zu manipulieren, setzt die Leichen besser in Szenen, bedient so unsere Sensationslust. Das ist fast wie bei dem ersten Film, über den wir gesprochen haben, irgendwie nichts Neues, würde ich erstmal sagen. Diese Medienkritik, wir kennen das. Ja, da würde ich jetzt auch nicht widersprechen. Die Medienkritik, die kennen wir wirklich. Aber es ist wirklich die von Jake Gyllenhaal gespielte Figur, die so ein Wesen der Nacht ist. Und da muss man natürlich auch ein bisschen an den Taxi-Driver denken. Und das war aber ja so eine Figur, so ein schwarzer Engel. Der wollte das Gute, hat aber am Ende mit seinem Amoklauf das Böse geschaffen. Und hier, dieser Mann, der ist einfach von Anfang an jenseits aller moralischen Kategorien. Und im Grunde pervertiert er ja unsere Perversion, also die Sensation, Lust, das Karrieredenken, den Voyeurismus. Und das ist das Spannende. Wir haben dieses Wesen selbst geschaffen. Also es ist eigentlich kein Monster, sondern es kommt inmitten aus unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir uns so mit ihm auseinandersetzen. Und deshalb hat der Film auch so eine unglaubliche Eindringlichkeit. Wie geht man raus aus diesem Film? Bedrückt? Benommen. Benommen. Das kann man nicht anders sagen. Und Jake Gyllenhaal als kleiner Mephisto wird einen auch noch lange begleiten. Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis. Das ist der Film von Dan Gilroy. Und davor haben wir gesprochen über Mami von Xavier Dolan, einem franco-kanadischen Regisseur. Anke Lewicke, vielen Dank. 8.23 Uhr ist es, und wenn Sie diese Informationen über die Filme, die wir hier besprechen, die Kritiken, die wir haben, wenn Sie die nochmal ausführlich finden wollen, dann können Sie das im Internet. deutschlandradiokultur.de ist die Adresse.